Kundgabe 1092. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.09.1939. Gegenmächte unbeteiligt an Naturgeschehen. Der Weltenlauf ist bedingt in ewig gleichbleibender Gesetzmäßigkeit. Und es kann also nicht willkürlich eine oder die andere Welt, das heißt, die einzelnen Weltkörper, anderen Gesetzen sich unterordnen, welche denen der ewigen Gottheit zuwidergerichtet wären. Also ist es auch unmöglich, dass sich die Kräfte aus der Unterwelt in irgendwelcher Weise am Regieren der Schöpfung beteiligen oder ihre Macht so zum Ausdruck bringen könnten, dass die Auswirkungen dieser dem göttlichen Willen entgegengesetzt erkennbar wären. Es wäre zum Beispiel widersinnig anzunehmen, dass Gott seine Schöpfungen anderen als ihm dienenden Kräften überlassen könnte, damit solche zerstörend oder abbauend die Schöpfungen beeinflussen. Und noch viel weniger wäre es denkbar, dass diese Kräfte sich selbst zu herrschenden, die Gesamtschöpfung lenkenden Gegner der ewigen Gottheit erheben könnten. Denn alles im Weltall unterliegt dem göttlichen Willen ohne Ausnahme. Und es ist die Gegenkraft nur zugelassen, um an der im Menschen verkörperten Seele ihre Macht zu erproben. So wie sie eines Teils den menschlichen Willen und Widerstand schwächen kann, bis aufs Äußerste, aber ebenso diesen zur höchsten Gegenwehr veranlassen und also auch die menschliche Seele zur höchsten Tätigkeit anregen kann. Über dies hinaus geht aber die Kraft des Gegners keineswegs. Und so man nun glauben wollte, dass in der Schöpfung Gott widerstrebende Kräfte sich äußern könnten, ist dies ein gewaltiger Irrtum. Der Weltenlauf bleibt in Ewigkeiten der gleiche. Und es werden sich alle Gestirne, alle Sonnen, alle Weltkörper in der ihnen seit Ewigkeit vorbestimmten Ordnung bewegen. Und jeder Veränderung wird nach wie vor der gleichfalls seit Ewigkeit bestimmte weisheitsvolle Plan des Schöpfers zugrunde liegen. Und das soll nun auch erklären, dass der Schöpfer aller Dinge auch nun am Werk ist, so große Umänderungen eines seiner Schöpfungswerke die Erde betreffen werden, die den Unwissenden leicht zu der Annahme kommen lassen könnten, dass hier die Gegenmacht, das Böse in der geistigen Welt, seine ungeheuren Kräfte entfaltet, um sich auszutoben und Verwirrung unter den Menschen anzurichten. Wohl sind die Dämonen am Werk, jedoch nicht direkt an der Umgestaltung der Erdoberfläche, sondern sie haben ihren Einfluss auf die menschliche Seele geltend gemacht und den Widerstandswillen derer so völlig geschwächt und ihren Willen sich selbst untergezwungen, dass nun die Gottheit diesem Wirken ein Ende setzen will und also ihre Machtvollkommenheit, die sich über alle Gebiete erstreckt, der Menschheit beweisen möchte, um deren Sinn sich zuzuwenden, da es anders nicht möglich ist, soll der freie Wille des Menschen unangetastet bleiben und doch der Seele, die sich schon zu tief in die Fangnetze des Feindes verstrickt hat, Hilfe geboten werden in ihrer furchtbaren Lage. Und daher soll der Menschheit denken, sich etwas mehr befassen mit der Entstehung aller Schöpfungen. Wer alles betrachtet, was geschaffen ist, und den Liebewillen zu erkennen vermag, der den Schöpfer aller Dinge bewog, alles entstehen zu lassen, der wird auch die Weisheit erkennen, die alles Geschaffene lenkt und leitet. Und also wird er auch dann die Hand des göttlichen Schöpfers erkennen an allem Geschehen, das in dem Walten der Natur seinen Ursprung hat. Und er wird einsehen, dass alles so kommen und geschehen muss, weil Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, nichts tun kann, das nicht überaus weise bedacht ist seit Ewigkeit. Amen.